François Hardy mit einer Coverversion eines Liedes von Adriano Celentano, La Maison où j'ai grandi. 1966 war das. François Hardys bisher letzte Platte erschien 1996, nach langer Pause. Die Platte klingt ganz anders als alle ihre vorigen. Verzerrte Gitarren, zwischen Grunge und Britpop dominierenden Klang, nur François Hardy singt immer noch mit einer Stimme, die eher flüstert als ruft. François Hardy hatte schon in den 60er Jahren Fans, nicht nur in Frankreich. Die Beatles und Bob Dylan erbaten sich Audienzen bei ihr, als sie in Frankreich tourten. Sie lernte Mick Jagger und Brian Jones von den Stones kennen. Es sollte sogar ein Remake von Jean Cocteau's Les Enfants Terribles mit ihr und Jagger gedreht werden, aber daraus wurde dann letztlich doch nichts. Anfang der 70er Jahre wollte der stille, in sich gekehrte Sänger und Songschreiber Nick Drake für François Hardy komponieren und Mitte der 90er Jahre tauchte François Hardy auf Platten von XX Pistols Manager Malcolm McLaren und von Blur auf.